Andacht am 20.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Der Trost des Himmels. Ich liebe den Kolosserbrief. Es ist ein sehr tiefgehender Brief. Wer mich kennt, weiß, dass Kolosser 1,16 eine Stelle ist, die ich sehr schätze. In ihm ist alles geschaffen worden. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Wir existieren also für Jesus und nicht für uns selbst, für unseren Ehepartner oder gar für die Arbeit. Ich habe den Kolosserbrief tatsächlich noch nie in der Passion-Übersetzung gelesen. Aber heute habe ich in Kolosser 2 gelesen, und zwar in der Passion-Bibel. Schaut, was da steht. Kolosser 2,1. Ich wünsche mir, dass ihr wisst, wie sehr ich gekämpft habe für euch und für die Kirche in Laodicea und für viele andere Freunde, die mich persönlich kennen. Im griechischen Original kommt nicht klar heraus, was Paulus da meint und welchen Kampf er geführt hat. Meiner Meinung nach ist die beste Erklärung, auch im Kontext des Lebens von Paulus, dass es um den ununterbrochenen Kampf ging, zutiefst wie Jesus zu werden. Wenn man all seine Briefe liest, stellt man fest, dass Paulus eins sehr inniglich anstrebt, und zwar für sich selbst ebenso wie für andere. Dass wir nicht nur glücklich sind, sondern innerliche Reife erlangen. Das schreibt er der Gemeinde so oft. Er wünscht sich von Herzen, dass die Gemeinde eine reine Braut wird, im Charakter wie Jesus. Deshalb schrieb er so viel, um Dinge zu korrigieren, die die Menschen von Jesus weggebracht haben. Als ich das heute las, berührte mich das so sehr. Kolosser 2,2. Ich kämpfe für euch, dass eure Herzen in den Trost des Himmels eingehüllt und ineinander gewebt werden in den Stoff der Liebe. Sein tiefster Wunsch, dass etwas geschieht, dass der Glaube in den Herzen fest wird. Das ist auch mein Wunsch, denn ich erhalte täglich so viele Nachrichten aus aller Welt. Die Leute schreiben, dass sie gestresst sind mit so vielen Dingen in ihrem Leben. Ihre Kinder tun nicht, was sie tun sollen, das Leben ist durcheinander, der Chef oder Partner behandelt sie schlecht. Das sind lauter Dinge, die mit dieser Erde zu tun haben. Sicher, das ist Teil des Lebens. Wir leben in dem System um uns herum. Aber das größte Problem ist, dass wir in diesem irdischen System versuchen, es uns gut gehen zu lassen. In diesem Zusammenhang sagt Paulus, dass wir nicht werden sollen wie die Menschen, die nur irdisch denken. Du wirst auf der Erde nicht finden, was du wirklich suchst. Es kommen Christen zu mir und wollen Bequemlichkeit und Trost hier auf Erden. Doch da kann ich ihnen nicht helfen. Ich weiß, dass wir füreinander sorgen sollen. Aber wir kämpfen so sehr mit den Dingen dieser Welt, ohne auf unsere Ewigkeit zu schauen. Das Leben auf dieser Erde ist so kurz. Das sage ich nicht, weil ich 60 Jahre alt bin. Das habe ich schon als junger Mann gesagt. Wir müssen weise werden. Wenn wir unser Leben so erdbezogen leben, werden uns viele Dinge ganz schnell erschüttern. Ein kleines Problem hier oder da, schon sind wir erschüttert und durcheinander. Wir müssen lernen, unseren Trost im Himmel zu bekommen. Wir sollen uns nicht beunruhigen lassen. Jesus möchte uns mit dem Himmel verbinden. Er hat Wohnungen für uns im Himmel bereitet. Wie wäre es, wenn wir in den Himmel gingen und uns dort unseren Trost abholten, wenn wir hier auf Erden durch schwierige Situationen gehen? Paulus benutzt ein starkes Wort. Es handelt sich um einen Ausdruck, den ich so noch nie in der Bibel entdeckt habe. Unser Herz soll nicht nur getröstet werden, sondern es soll eingewickelt sein in den Trost des Himmels. In Momenten, wo in deinem Leben alles drunter und drüber geht, musst du diese Entscheidung treffen. Du musst dein Herz mit dem Himmel verbinden und dich dort trösten lassen. Reinhard, wie geht das? Wie kann ich mein Herz einwickeln lassen in den Trost des Himmels? Ein paar Sätze weiter erklärt uns Paulus das. Wenn wir mit Jesus auferstanden sind, können wir unsere Herzen dorthin bringen, wo Jesus ist. Unser Herz hat mit unseren Gedanken zu tun, denn wir denken mit unserem Herz. Was du denkst, wird zum Gedanken, der dann ein Gefühl erzeugt, welches wiederum in deinem Herz landet. Deshalb bringt eure Herzen zum Himmel, blickt dorthin, nicht auf die Erde. Was würde geschehen, wenn die schlechten Nachrichten uns erreichen und wir unser Herz beruhigen und sagen, ich bringe meine Gedanken in den Himmel. Dort ist Jesus, er tröstet mich. Dort im Himmel gibt es keine Traurigkeit, dort gibt es keine Armut, dort ist keine Krankheit, dort gibt es keine Niederlage. Dann werden wir erleben, dass unsere irdische Sorge überhaupt keinen Sinn macht und wir werden die Güte Gottes erfahren. Wie kannst du Gottes Willen auf die Erde bringen, wenn du dich nicht mit dem Himmel verbindest? Erkläre mir das bitte. Wir waren letztes Wochenende zu einer Konferenz in Goiânia und wir erhalten immer noch Nachrichten über Wunder. Eine Frau schrieb uns, ihre Mutter hatte Krebs, die Krankheit ist weg. Ein Mann berichtet, es war für seine Gelenke eine Operation geplant, doch nun ist er einfach geheilt. Die Wirklichkeit des Himmels wird nur zu deiner Realität, wenn du dich damit verbindest. Das hängt von deiner Entscheidung ab. Hör auf, die Lösungen für deine Probleme auf dieser Erde zu suchen. Die Versorgung mit allem ist im Himmel. Die Liebe, die du brauchst, ist bei Gott. Seine Liebe ist keine natürliche Liebe wie die auf der Erde. Wodurch du auch immer gehst, lenke deine Aufmerksamkeit auf den Himmel. Mach dir das zu einer Gewohnheit. Und da ist noch ein anderer Gedanke, dass eure Herzen ineinander gewebt werden in den Stoff der Liebe. Unsere Herzen sollen einander zugeneigt sein durch unsere Entscheidung für die Liebe. Dann sind wir durch die göttliche Liebe so miteinander verbunden, dass die Liebe unsere zweite Natur oder einfach unser Charakter wird. Der Himmel ist ein Ort der Liebe. Der Himmel gehört Gott und er ist Liebe. Wenn du lernst, dass dort dein Ort des Trostes ist, dann wirst du göttliche Liebe lernen und leben. Wenn ich zuschaue, wie wenig wir Menschen uns geliebt fühlen, finde ich das sehr traurig. Wenn wir Probleme haben und dann zweifeln, ob wir von Gott geliebt sind oder nicht, das ist wirklich traurig. Wenn Gott mich liebt, warum erlaubt er, dass das geschieht? Solche Gedanken kommen aus einem Herzen, das nicht in der Liebe gebadet ist. Du musst dir immer wieder selbst sagen, wie sehr du geliebt bist. Hört mir zu, ich bin absolut zu 100% sicher, dass niemand wahren Frieden finden wird, wenn er sich im Herzen nicht zutiefst geliebt fühlt. Das muss eine tägliche Übung sein. Du musst immer wiederholen, ich bin geliebt wie sonst niemand auf dieser Welt. Gott hat mich zuerst geliebt. Sonst wirst du das nicht erleben. Gestern Abend saßen wir im Wohnzimmer und unterhielten uns. Es sind fast immer Leute bei uns mit im Haus. Wir hatten also eine Zeit der Gemeinschaft bei einem Gläschen Wein. Gracie sprach von einer Frau, die ihr im Haus hilft. Diese Frau ist erst seit 3-4 Wochen da. Sie ist eine nette Frau, aber keine Christin. Sie kennt Jesus nicht. Es war schön zu erleben, wie diese Frau ihr Herz öffnet, als sie zu uns kam. Sie macht immer Kommentare darüber, wie seltsam und unnormal dieser Haushalt bei uns ist. Sie wird es herausfinden, in diesem Haus gibt es Regeln. Jeder liebt den anderen. Wir alle leben mit Gott. Wenn die Gemeinde begreifen würde, wie sehr wir einander lieben sollten, und wenn wir diese Liebe dann leben würden, dann könnten wir die Welt um uns herum berühren. Wir müssen aufhören, mit Worten zu missionieren. Wir müssen die Liebe leben. Jeder muss sein Herz verwoben haben mit dem Himmel und mit Gottes Liebe. Wenn du wie ich bist, musst du an dir hart arbeiten, um dein Herz zu verändern. Ich schaue nicht gern Filme an. Ich möchte lieber etwas tun, was Sinn macht, was die Welt verändert. Aber ich musste selbst lernen, dass es keine Zeitverschwendung ist, ruhig in der Gegenwart des Himmels zu sitzen. Das ist die beste Zeit, die du dir nehmen kannst, dich zu freuen, wie wunderbar der Himmel und Gottes Liebe ist. Im Flugzeug verbringe ich oft 1 oder 2 Stunden so. Ich habe die Augen zu und bin begeistert von der Liebe Gottes. Debbie redet gern und kommentiert, was sie sieht. Ich genieße einfach Gottes Gegenwart. Wenn ich weiß, dass das Hauptgebot Jesu ist, zu lieben, und ich kenne die Liebe Gottes nicht, wie soll das gehen? Wenn du deinen Trost im Himmel bekommst, was sagt Paulus weiter? Das wird dir Zugang verschaffen zu allen Reichtümern Gottes, weil du die Offenbarung von Gottes großem Geheimnis Christi erfährst. All die Reichtümer Gottes. Bekomm deinen Trost im Himmel und nimm die Reichtümer Gottes mit. Wie Gott es uns doch so einfach gemacht hat in Jesus Christus. Alles ist in Christus. Es ist so einfach. Wir müssen nur mehr in unseren Herzen leben, um das zu erfahren. Wir haben gelernt, so schrecklich rational zu leben. Deshalb werden unsere Herzen so rasch erschüttert. Epheser 3, 16 bis 20 ist so wunderbar. Paulus sagt dort ungefähr das Gleiche wie hier. Ergreift die ganze Liebe Gottes für euch. Wenn ihr das tut, werdet ihr seine Kraft erfahren. Dann werdet ihr mit der Fülle Gottes erfüllt werden. Jeder Christ sollte so erfüllt sein. Gott ist Liebe und seine Fülle kann nur erfahren werden, wenn wir im Himmel ansässig sind. Hier ist das große Geheimnis Christi. Ich liebe das, es ist meine Lebenserfahrung. Die ganze geistige Welt ist in Jesus. Sie ist wie ein verborgener Schatz, den wir entdecken sollen. Ich habe 50 Jahre mit Jesus gelebt und immer noch nicht alles erkannt. Als ich das heute früh las, verstand ich, warum ich solch eine Sehnsucht habe, immer mehr davon zu entdecken. Das ist wie eine Sucht. Wenn man etwas entdeckt, gibt's immer noch viel mehr. Es ist wie bei einem verborgenen Schatz, bei dem man immer mehr entdecken kann. Wie viel Sehnsucht hast du danach, den Schatz Gottes zu entdecken? Wir suchen immer im Weltlichen und erfahren keine Erfüllung. Die Erde wird dir keine wirkliche Erfüllung schenken. Viele Bekannte von mir sind abhängig von Pornografie. Ich habe nahe Freunde und große Männer Gottes an den Ehebruch verloren. Oder Leute mit einem wunderbaren Dienst an die Drogen. Liebe, nahe Freunde, die mit mir gemeinsam Jesus dienten, habe ich verloren an Geld und Materielles. Sex ist im richtigen Kontext etwas Schönes. Geld muss richtig benutzt werden. Nichts dieser Dinge ist an sich falsch. Falsch ist, darin das zu suchen, was es nur bei Jesus gibt. Wenn du etwas brauchst, um gut zu schlafen, ist es falsch. Denke besser an die Schönheit Jesu und du wirst wunderbar einschlafen und erholsam schlafen. Und im Schlaf hast du auch noch Träume von Jesus. Das ist doch wunderbar. Ich erkenne, es gibt so vieles zu entdecken bei Jesus. Immer mehr. Er weilt beim Allerhöchsten. Vor einigen Jahren, als ich über diesen Psalmvers nachdachte, schaute ich im Hebräischen nach und fand heraus, dass Jesus auch schon dort ist. Eins der Worte bedeutete, sich hinzusetzen an einem geheimen Ort beim Allerhöchsten. Du wirst feststellen, dass du etwas von diesem Schatz in der Bibel findest, dass du einen Teil davon im Himmel findest. Er ist dieser himmlische Schatz. Was ich persönlich glaube, ist, dass Gott eine große Sehnsucht danach hat, uns das alles zu offenbaren und zugleich es vor uns zu verbergen. Das klingt wie ein Paradox. Er will es uns zeigen und verbirgt es zugleich. Der Vater spielt Verstecken mit seinen Kindern? Mein jüngerer Sohn liebte dieses Spiel. Ich versteckte mich, weil er mich suchen wollte. Ich rief, »Christopher, du findest mich nicht!« Er folgte meiner Stimme und fand mich. »Oh, du hast mich gefunden!« Er liebte das. Ich glaube, Gott ist ähnlich. Er verbirgt sich, weil er möchte, dass unsere Herzen ihn sehnsüchtig suchen. Wenn wir ihn suchen, wird er sich offenbaren. Wir haben leider oft keine sehnsüchtigen Herzen. Wir wollen nur eine schnelle Prophetie, wir wollen ein rasches Wort, um das Problem zu lösen. Was geschieht? Wir bleiben geistlich unreife Babys und außerdem werden wir nichts entdecken. In Jesus Christus gibt es so viel Reichtum und Tiefe. Sag ihm, Jesus, ich möchte alles finden, was du für mich bereitet hast. Suche deinen Trost im Himmel. Lass dein Herz vollkommen bei ihm sein. Der große Prophet und Evangelist David Wilkerson lebte in dieser Herausforderung. Ich träumte früher öfter, was er predigte. Er ging in großer Tiefe mit Jesus. Er war bei den Drogenabhängigen in New York. Er begegnete Menschen, die ihn töten wollten. Er sagte zu ihnen, ihr könnt mich in 1000 Teile zerlegen und jedes Teil würde sagen, ich liebe dich. Aus jeder Bohre unseres Lebens sollte Liebe kommen. Liebe ist der Grund, warum wir anderen Menschen helfen. Liebe ist der Grund für diese Internet-Lives. Liebe ist der Grund für alle Heilungen und Wunder. Es ist alles immer motiviert von der Liebe. Wir leben so. So sollte das sein. Also, erstens, wir brauchen alle Trost und einen Ort dafür. Denkt daran, ihr seid getröstet. Aber nicht auf der Erde. Ihr braucht Gottes Trost. Ich habe viele Menschen gesehen, die irdischen Trost gesucht haben und ihn nicht gefunden haben. Oft habe ich bei Veranstaltungen erlebt, wie Gott bei jemandem tief gewirkt hat. Er schenkte himmlischen Trost in schwierigen Situationen. Das war seine tiefe Liebe. Aber dann kam irgendeine andere Person und legte den Arm um diese Person, um irdischen Trost zu spenden. Ich habe diese Leute gestoppt. Das mache ich auch in der IPS. Warum sollten wir irdischen Trost bringen, wenn es himmlischen gibt? Das ist keine Liebe zu den Menschen. Unsere Liebe, die wir geben, ist nicht heilig. Wenn Gott beginnt, an jemandem zu arbeiten, ist das heilig. Die Vollendung jedes Trostes in der Kirche Christi kommt von Gott. Nicht von Menschen. Sucht euren Trost im Himmel und entdeckt immer mehr von den Reichtümern Gottes. Gott sehnt sich so sehr danach, dir seine Geheimnisse zu offenbaren. Danke fürs Zuhören.